Kundgabe 3489. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.06.1945. Führerschaft. Wer sich schwach fühlt, der komme zu mir. Ich will ihn stärken. Und wer sich verlassen glaubt, dem will ich mich nahen und sein Begleiter sein auf allen seinen Lebenswegen. Doch anerkennen muss er mich, ansonsten ich ihm nicht beistehen kann, weil ich den freien Willen des Menschen achte. Mein Ziel ist die Vereinigung des von mir abgefallenen Geistigen mit mir. Diese aber muss freiwillig stattfinden. Und darum müsset ihr rufen nach mir. Ihr müsset selbst meine Nähe begehren und euch von mir führen lassen wollen. Und wer den mir zugewandten Willen in sich trägt, den verlasse ich ewiglich nicht, weil sein Streben der Vereinigung mit mir gilt. Nimmermehr aber sollt ihr, die ihr mich anerkennt, verzagt sein. Nimmermehr soll Glaubensschwäche euch mutlos werden lassen, sondern immer genügt ein inniger Gedanke, ein kurzer Anruf um Kraft und Gnade, und meine Liebe versagt sich euch nicht. Meine Kraft strömt euch zu, und meine Hand führet euch sicher dem Ziel entgegen. Und ob euch auch der Weg schwer gangbar erscheint, an meiner Hand wird jeder Schritt recht sein, und ihr könnt den Weg unbesorgt zurücklegen, denn er ist der rechte, so ihr mich zum Begleiter habt. Und euer Wille, euer Verlangen nach mir, trägt euch meine Führerschaft ein. Im festen Glauben daran wird jede Schwäche von euch abfallen, und ihr werdet sicher und sorglos durch das Erdenleben wandeln, denn ich kann euch nahe sein, weil ihr nach mir Verlangen traget. Und ich bin bei einem jeden, der mich innig begehrt, und desto fühlbarer, je mehr mir seine Liebe gilt. Und darum könnt ihr Menschen euch das Erdenleben selbst erleichtern, denn meine Nähe bedeutet Kraft. Und wer von meiner Kraft durchflutet ist, der meistert das Leben in jeder Zeit. Denn er wirket und schaffet mit mir, dem nichts unmöglich ist. Amen.